Die Rückkehr des Schlangenkopfes nach Zion wird feierlich stattfinden können, sobald die Macht aller Herrscher in Europa gefallen sein wird. Hier haben wir eine Skizze der von der Schlange zurückgelegten Strecke. Ihre erste Etappe in Europa erfüllte sich im Jahre 429 vor Christus in Griechenland, wo sie die Macht jenes Landes zu Zeiten Perikles verschlungen hat. Die zweite Etappe war das Rom des Augustus, etwa um das Jahr 69 vor Christus. Die dritte Etappe Madrid, zu Zeiten Karls des V., um das Jahr 1522. Die vierte Paris, im 18. Jahrhundert, zur Zeit Ludwigs des XIV. Die fünfte London, von 1814 an, nach dem Sturz Napoleons. Die sechste Berlin, 1871, nach dem Französisch-Preußischen Krieg. Die siebente Petersburg, wo der Kopf der Schlange erscheint, gezeichnet mit der Jahreszahl 1881. Und Nilus fügt hinzu, vorläufig respektiert die jüdische Verschwörung die Wirtschaftsbedingungen Englands und Deutschlands, doch nur so lange, bis die Schlange die Eroberung Russlands erreicht haben wird, gegen das im Augenblick alle Anstrengungen konzentriert werden. Das war 1905. Laut Nilus ist eines der Mittel, dessen sich die geheimen Führer des Zionismus bedienen, um ihr eigenes Volk zusammenzuhalten, es mit einem unauslöschlichen Hass gegen die Goyims, die Nichtjuden, sowie einem andauernden Terror vor möglichen Vergeltungen zu nähren. Dazu machen sie Gebrauch des Antisemitismus, ihn auf teuflische Weise schürend und manipulierend. Die besten Beweise dafür erhalten wir heute, wenn man in gewissen Zeitabständen das Bild Hitlers und des Nationalsozialismus aufleben lässt, mittels sensationsflisternden Büchern, Filmen und gefälschten Dokumenten wie die vorgegebenen Tagebücher des Führers. Selbst die Gefangenschaft von Rudolf Hess erfüllt den Zweck, im jüdischen Volk und seinen Knechten stets die Erinnerung an den Narzissmus wachzuhalten. So auch der unheilvolle Wiesenthal, der Kriegsverbrecher erfindet und sie in den entferntesten Winkeln der Erde jagt. Der Fall Walter Rauf war für die Chilenen sehr aufschlussreich. Das Komplott der 6 Millionen Ermordeter in den narzisstischen Vernichtungslagern wird dauernd in Bewegung gehalten und schwebt mit seinem gespenstischen Schatten über der gesamten Menschheit. Außerdem dient es dazu, die Erhaltung des Staates Israels zu finanzieren, dessen hauptsächliche Aufgabe darin besteht, alle armen Juden der Welt, vor allem die aus Russland kommenden, aufzunehmen, sie zusammenzuführen und zu militarisieren. Die Deutschen bezahlen weiterhin enorme Beträge für Wiedergutmachung. Gefahr und Terror sind die brauchbarsten Waffen für die weltweiten Pläne des Zionismus. Dort, wo es keine Gefahr noch Terror gibt, geht man das Risiko ein, dass der Jude aufhört, sich als Jude zu fühlen und somit den Plänen seiner unsichtbaren Führer und des Herrn der Finsternis nicht mehr dient. Dies konnte ich in Indien feststellen, wo die Juden, die kurz nach der Zerstörung des Tempels hingekommen waren, sich in einer fünften Kaste, um sie einmal so zu nennen, assimilierten. Sie sind zahm und leben ruhig, ohne jemanden auszubeuten und ohne den Handel einer in Kasten organisierten Nation kontrollieren zu können, bis vor kurzer Zeit, als diese Funktion von der Kaste der Weishas ausgeübt wurden. Es war den Juden nicht möglich, in diese Kaste einzudringen. Ich habe sie in der Nachbarschaft ihrer Synagogen erlebt, in Tragankore, Kotschin, sogar unter sich zersplittert, einer mit den anderen verfeindet. Auf der einen Seite die älteren, aus dem mittleren Orient stammenden Juden und auf der anderen Seite die Separden spanischer, portugiesischer und holländischer Herkunft. Letztere gaben vor, eine weiße Aristokratie darzustellen, die die schwarzen Juden verachtete. Wenn die Juden unter sich alleine gelassen wären, zerstören sie sich gegenseitig. Oder sie assimilieren sich. Deswegen hat Hitler nie daran gedacht, sie zu vernichten, sondern ihnen einen Staat auf Madagaskar zu geben. Das war die perfekte und endgültige Lösung. Eichmann hatte daran gearbeitet. Die sephardischen Marannen in Spanien und in Amerika haben sich assimiliert, nachdem die Inquisition sie in Ruhe gelassen hatte. Ohne ihre Riten und Gebräuche praktizieren zu können, sich immer mehr vermischend, hören sie auf, sich als Juden zu fühlen, mit ihrer Neigung zum Handel und den Geschäften stets nachgehend, oder aber einer dumpfen Verzweiflung, einem Wunsch nach Selbstzerstörung, die sie zum Selbstmord oder zur Trinksucht führt, Platz machend, die durch den inneren Kampf des Blutes und des tiefen Gefühls der Rassensünde verursacht wird. Seit den Zeiten des erneuerten Paktes und des Diktates über drastische Gesetze der Tora und des Talmud, seit sich die grausame Gesetzesherrschaft durchgesetzt hatte, kann man sagen, ist das wichtigste Opfer des Judentums der Jude selbst. Man lässt ihm keine Sekunde Ruhe. Am wenigsten heute, wenn der Kreis der Schlange sich zu schließen beginnt, wie Sergei Nilus sagen würde, und der Messias ad portas steht. Die gesamte jüdische Masse glaubt die gemeine Lüge des Holocaust der 6 Millionen ihrer Artgenossen. Nur die geheimen Führer kennen die Wahrheit. Evola und andere halten die Behauptung Nilus, der jüdische Plan des Umsturzes der Welt sei beinahe 3000 Jahre alt, für übertrieben. Doch ich glaube Nilus, weil der Plan selbst nicht menschlich ist und dem Demiurg, dem autonomen Archetypus, zugehörig sein muss. Es ist ein unmenschlicher Plan, der nur von den Rabbinerführern, von den düsteren Eingeweihten angewandt wird, wobei man von dem durch den höchsten Herrn der Finsternisse auserwählten Volk Gebrauch macht, zur Verwirklichung der Vorsätze, sie in der Materie des Kali-Yuga gestaltend.